Jahr darf ich mal wieder in Schneewarding sein. Und ja, ich bin froh, dass ich heute Morgen hier bin. Merle, eigentlich brauche ich nichts mehr zu sagen. Wir könnten jetzt zum Osterbrunch übergehen, aber ich glaube, das steht heute nicht auf dem Programm. Ich will auch mit dem, was ich der Predigt vorwegstelle, nicht irgendwie in Wettbewerb treten zu dem, was du berichtet hast. Also ich muss sagen, sehr, sehr bewegend. Thomas hat eben gemeint, ich hätte diesen Monat schon ein paar Kilometer, sag mal, zurückgelegt. Exakt sind das 8.900 Kilometer im Auto. Ich weiß, nach Namibia, das fliegt sich ganz, ganz flott, aber ich kann euch sagen, durch Osteuropa 6.500 Kilometer ungefähr, das hat auch so seine Qualität. Beim letzten Mal habe ich schon etwas gesagt zum Engagement der MSOE in der Ukraine. Und ich war oder vor 14 Tagen, an dem Sonntag, sind wir, Kollege und ich, für 9 Tage in die Ukraine gefahren, während wir im Januar letztes Jahr im Wesentlichen im Westteil geblieben sind, hatten wir uns diesmal auf die Fahnen geschrieben, wir wollen alle Mitarbeiter besuchen und wollen auch mit einer Hilfsaktion in die Ostukraine so ungefähr bis 20 Kilometer an die Frontlinie heran. Etwas, was ich mir vor einem Jahr noch überhaupt nicht vorstellen konnte, als ein einheimischer Mitarbeiter sagte: Volker, wenn du mal Adrenalin brauchst, dann musst du mal mit mir fahren. Ja, also jetzt habe ich gedacht, abenteuerlustig bin ich nicht wirklich und ängstlich bin ich zudem auch. Aber wenn die das machen, dann mache ich das jetzt mal mit. Und irgendwie hat sich so ergeben zu sagen, Gott weiß, was passiert. Und ja, das war ganz spannend. Vielleicht mal die nächste Folie. Wir haben alle in den letzten 2 Jahren viele Karten von der Ukraine gesehen. Ich habe mal diese gewählt, um auch zum Ausdruck zu bringen, wo laufen eigentlich welche Straßen. Das sind so im Wesentlichen die roten Linien und wo bewegen wir uns. Ganz im Westen, nahe der polnischen Grenze, das sind ungefähr 70, 80 Kilometer, ist diese nicht ganz kleine Stadt Lwiw, das frühere Lemberg. Und ungefähr 100 Kilometer nördlich davon, recht dicht an der polnischen Grenze, findet ihr einen Ort, der heißt Nowowolinsk. Das ist so im oberen Drittel an der polnischen Grenze. Da sind verschiedene unserer Mitarbeiter stationiert, im Wesentlichen die, die früher in Mariupol gelebt und gearbeitet haben. Mariupol ist ja von den Russen belagert, erobert worden, weitgehend zerstört. Dort gab es eine sozialdiakonische Arbeit seit 2001 mit ungefähr 20 Mitarbeitern. Und die meisten von denen sind geflohen und sind jetzt da im Westteil und engagieren sich jede Woche mit Hilfstransporten in den Ostteil, so Richtung Donetsk darunter oder auch im Süden, Südosten, Cherson, Saporischschja. Das sind alles Orte, die kennen wir aus den Nachrichten. Aber was das vor Ort bedeutet, sage ich gleich kurz was zu. Ansonsten sind wir mit Mitarbeitern vertreten in Lwiw, dann quasi von Lwiw bis an die rumänische Grenze nach Süden runter. Da sind die Karpaten. Da ist noch eine Familie. Und wir hatten Mitarbeiter in Odessa, die sind somit als erste evakuiert worden. Und in Poltawa, das ist östlich von Kiew, ungefähr 300 Kilometer. Und von da sind es dann nochmal 200 Kilometer nach Kharkiv, die Stadt, die jetzt dieser Tage auch von den Russen wieder maßgeblich angegriffen worden ist. Um die Entfernung so ein bisschen einzuordnen von Nowowolinsk über Kiew, Poltawa, Kharkiv bis nach Izjum, fast im Donetsk-Gebiet sind 1200 Kilometer. Wenn man das so einmal quer durchfährt, letzten Sonntag sind wir nach dem zweiten Gottesdienst aufgebrochen nachmittags und dann einmal durch die Nacht dann nach Hause, in Anführungsstrichen, nach Novowolinsk. Und das ist schon fast eine Humoreske. Es gibt zwischen 24 Uhr und 5 Uhr gibt es quasi Ausgangssperre. Und Al-Nasrallah gibt es ja Straßenkontrollen, Straßensperren. Da steht dann das Militär, bewaffnet und alles. Und dann wird gefragt, ja, wo wollt ihr hin? Was ist der Anlass? Und naja, dann sagt man, man ist im humanitären Einsatz. Und dann haben wir für unsere Mitarbeiter dort so Mitarbeiterausweise gebastelt. Das ist wie so Kinderausweis bei Räuber und Gendarm früher. Ja? Also die sind schön bunt, da muss ein roter Stempel drauf. Und die stehen da tatsächlich und sagen denen so, wir wissen, jetzt darf keiner mehr fahren, aber wir sind ja humanitär unterwegs, winken mit ihrem Ausweis. Und dann sind wir, das war ganz spannend, zwischen Kiew und da oben gibt es quasi diese fette grüne Straße nach Westen. Da sind wir nachts 400 Kilometer Mutterseelen allein auf dieser Straße unterwegs gewesen. Ich glaube, 2 LKWs sind gekommen in diesen 4 Stunden. Ja, und das ist völlig, völlig verrückt irgendwo. Was haben wir bei diesem Einsatz gemacht? Wir waren in Izium. Izium ist eine Stadt mit ehedem 30.000 Einwohnern. Ist am 7.3.2022 von den Russen erobert worden. Die Stadt ist ungefähr zu 70% zerstört. Ihr müsst euch vorstellen, ihr würdet durch die Innenstadt oder würdet hier durchfahren und es wäre kein Haus mehr bewohnbar. Es wäre nahezu alles zerstört, die Fenster rausgeflogen, die Dächer weg. Also eine Stadt, wo früher Leben war, innerhalb von 13 Tagen nach Kriegsausbruch um 80 Jahre zurückgeworfen. So, Bilder aus Izium sind um die Welt gegangen. Die Russen haben 6 Monate dort gehaust und sind dann vertrieben worden. Aber es ist natürlich ein Bild der Zerstörung. Menschen, die fliehen konnten, sind geflohen. Was sind das für Menschen, die da noch wohnen? Ich kann euch sagen, in der äußerlichen Wahrnehmung, es sind überwiegend Frauen und es sind überwiegend auch ältere Frauen. Und wir haben die bei Evangelisationen gesehen und man guckt so in die Gesichter. Rein äußerlich, würde ich jetzt mal sagen, modisch, habe ich gedacht, naja, das haben wir in den frühen 80ern so in den Kleidersack gepackt. Also die Leute waren arm, die sind bescheiden, das sind die, die nicht weg können. Ja, und man fragt sich, welche Perspektive haben die? Und dort engagieren sich unsere Mitarbeiter, sie fahren regelmäßig dahin, man hat Hilfsgüter mit dabei. Aber wir haben so das Prinzip, wir wollen immer mit Christen vor Ort zusammen versuchen, Menschen auch mit dem Evangelium zu erreichen. Wir haben also letzten Samstag dort 4 Zeltevangelisationen gehabt. Das fing morgens um 9 Uhr an, die nächste um 11, 13, 15 Uhr. Morgens waren noch 2 Grad plus. Naja, das Wochenende davor war halt minus 20, aber da fand das auch statt. Ja, also man fragt, du hast eben gezeigt, einfache Verhältnisse, die Leute sind gekommen. Ja, da bullert da vorne irgend so ein Holzofen, aber 2,5 Meter entfernt bringt der auch nichts mehr. Ja, und da sitzen da 100 Leute im Zelt. Jetzt kann man sagen, natürlich kommen die auch, weil es nachher etwas umsonst gibt. Aber wenn man dann vorne steht und guckt in die Gesichter, dann hat man einen Eindruck, ob die zuhören oder nicht. Ja. Und mir ist es ähnlich gegangen wie dir. Ich fand das bewegend, wie du das eben auf den Punkt gebracht hast. Was war mein Empfinden, als ich da war? Ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt, ja auch ob meiner Undankbarkeit, meiner mangelnden Dankbarkeit für das Leben, was ich habe. Ja, natürlich, niemand von uns möchte mit Menschen dort tauschen. Und wir haben Christen erlebt, die waren schon raus da. Die haben einen sicheren Platz irgendwo in der Westukraine, in Karpaten gefunden und haben dann da gesessen, haben gedacht, was mache ich hier? Was mache ich hier? Und sind wieder ins Auto gestiegen und sind dahin gefahren. Ja? Um uns mal einen Eindruck zu geben, vielleicht, Dieter, wenn du, es gibt einen kleinen Videoclip, also hier vielleicht noch mal kurz. Das ist relativ aktuell, eine Karte vom 29.03. Da sieht man immer die rot umringelten. Da war in den letzten Tagen waren schwere Kämpfe. Das ist so da zum Donbass. Wir sind tatsächlich in Isjum, das ist oben so links, und Slowjansk gewesen. Die beiden Städte liegen so ungefähr 40 Kilometer auseinander. Und das ist wirklich, wenn man die Straße fährt, normalerweise ist das die Kornkammer Europas, die Kornkammer der Ukraine. Die Felder waren seit 2 Jahren nicht bestellt. Ja, das ist alles vermintes Gelände. Also das Thema wird ihn noch ganz lange beschäftigen. Das war so trostlos, dass es trostlos war. Und dann in Slowjansk, werden da gleich Bilder sehen, da kamen über 300 Leute zum Gottesdienst. Ja, und das war eben nicht, man sieht das immer, wenn man in so einer etablierten Baptistengemeinde ist, wer gehört dazu? Die Frauen haben Rock und Häubchen. Und wenn die keinen Rock und kein Häubchen haben, dann sind die Fremde. Ja, also das kann man direkt erkennen. Jetzt muss man vielleicht fast zynisch sagen, die geballte Heiligkeit der Christen in der Ukraine, es sind auch ganz viele im Westen, die sind alle schon weg. Die jetzt übrig geblieben sind, die erleben Phänomene, dass sie auf einmal die Bude voll haben mit Menschen, die da noch nie waren. Und die stellen Fragen, die sie auch noch nie gehört haben. Ja, auf einmal wird den Christen dort, die da geblieben sind, das Leid der Menschen aufs Herz gelegt. Ja, aber da passiert etwas, das macht etwas mit. Und du hast das eben so angesprochen, ja, was ist Christsein für uns? Ist das Sahnehäubchen so auf unserem schönen Leben oder sind wir nicht primär Christen und dürfen dankbar sein, wenn es uns gut geht? Ja? Solche Dinge passieren da, aber vielleicht lasst ihr die Bilder einfach mal auf euch wirken. Das im Zelt. Ja, ein bisschen geht es mir wie dir, Merle. Ich bin jetzt 5 Tage zurück, aber im Kopf noch da. Und ich hatte, ihr habt das eben gesehen, immer bei allen Versammlungen bin ich gebeten worden, auch kurz etwas zu sagen. Das Thema ist immer, wenn man dann übersetzt werden muss. Mein Kollege ist muttersprachlich Russisch unterwegs, der hat mich dann übersetzt. Wenn er sprach, dann hatte er quasi die Predigt immer, wobei es gibt in der Ukraine keinen Gottesdienst unter 3 Predigten. Ja, das ist Standard, das ist völlig normal. Jetzt könnte man sagen, viel hilft viel. Nein, aber es ist so. Wenn man dann gebeten wird, was zu sagen, und das sind völlig fremde Menschen in einer Lebenssituation, die so völlig anders ist als meine, da fragt man sich, was sagt man denen eigentlich? Wovon spricht man? Ja, und letztlich können wir nur davon reden, von dem Erbarmen unseres Gottes. Ja? All das, was so die herausragenden Themen vielleicht sind bei den Christen hier in Deutschland, die sind da gar nicht angesagt. Die Leute ringen um das nackte Überleben. Wie sieht der nächste Tag aus? Wie sieht die nächste Woche aus? Und ich habe so gedacht, wenn ich die gefragt habe, ja, worüber habt ihr denn jetzt gesprochen? Ich konnte die Predigten ja nicht direkt verstehen. Und dann ging es auch darum, den Leuten zu sagen, kommt zu Jesus. Und auch manchmal die Frage zu stellen, was ist das denn, wenn das heute der letzte Tag wäre? In Deutschland ist, wenn du so predigst, das eine Zumutung. Ja, das wird zurückgewiesen. Ihr macht den Leuten Druck. Da empfindet keiner Druck. Die wissen, dass das genau so sein kann. Ja, ich habe noch nie so viel Militärpräsenz gesehen wie in dieser Stadt. Ja, manchmal habe ich mich zwar gefragt, die einen fuhren von links nach rechts, die anderen fuhren von rechts nach links. Was machen die hier den ganzen Tag? Aber es war halt so. Es ist ein ganz anderes Empfinden. Und irgendwie reduziert sich dann alles auf das Wesentliche. Und es war sehr bewegend, dann zu hören, dass sich derzeit in der Gemeinde in Isjum 20 Leute auf eine Taufe vorbereiten. Erweckung in einem solchen Umfeld. Wir wünschen uns auch Erweckung. Und ukrainische Geschwister haben mir gesagt, wir haben auch viele Jahre um Erweckung gebetet. Es ist nichts passiert. Wir hätten uns nie vorstellen können, dass da ein Krieg für kommen müsste. Das ist kein Zynismus. Die haben das so erlebt oder leben das so. Ja, es ist nicht ganz einfach, da jetzt die Kurve zu kriegen, aber wir haben für heute uns, Thomas und ich, abgestimmt, dass wir nicht den vorgeschlagenen Predigttext aus 1. Samuel nehmen, nicht weil ich was gegen das Dankgebet der Hanna hätte, aber wir haben so gefragt, passt das wirklich zu Ostern? Und wir fanden ansprechender, den Wochenspruch für diese Woche zu nehmen, denn da lesen wir in Offenbarung 1, die Verse 17 und 18 folgendes. Da schreibt der Johannes: Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der Herr ist auferstanden. Wie begrüßen wir uns normalerweise an Ostern? Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja? Und so begrüßen sich Christen traditionell. Und das ist auch ein schöner Brauch, dass wir das so machen. Aber wenn es nur eine Tradition ist, dann ist es eigentlich zu wenig, da doch die Auferstehung das wesentliche Ereignis für unseren Glauben, für unsere Nachfolge darstellt. Du hast am Anfang die Frage gestellt, was ist der höchste Feiertag? Ich glaube, ohne Auferstehung, dann säßen wir nicht hier. Dann gäbe es das alles nach 2000 Jahren nicht. Und wir waren uns im Vorfeld einig, dass es heute an Ostern um Jesus Christus gehen muss, um seine Auferstehung. Und dann haben wir so formuliert: Wir wollen den auferstandenen und lebendigen Herrn Jesus Christus in den Mittelpunkt stellen. Unser Leben, unser Glaube, unsere Gerechtigkeit und Seligkeit, alles ist in ihm. Und damit haben wir eigentlich schon eine Gliederung für das Folgende: Unser Leben, unser Glaube, unsere Gerechtigkeit und Seligkeit. Zum Leben. Ich möchte an dieser Stelle herzliche Grüße weitergeben. Simone und ich, wir waren gestern Abend in der Sinti-Gemeinde Hütte der Geborgenheit in Hamburg. Und der Angelo war ja im Januar hier. Und als ich ihm gestern Abend sagte, ich wäre hier heute, dann haben sie alle gesagt, komm, Grüße bestellen. Und die haben seit 35 Jahren in der dortigen Gemeinde über Ostern die Osterkonferenz. Und da durften wir gestern erstmalig dabei sein. Ich war schon ein paar Mal in der Hütte, aber nie, wenn da Gottesdienst war. Es hat sich nie ergeben. Und dann hatten sie mich auch eingeladen, Sonntagmorgen um 6 Uhr, da feiern wir Auferstehungsgottesdienst. Mit der Zeitumstellung ist das natürlich cool, das ist ja 5. Und dann musst du um 4 Uhr aufstehen. Die sind so schmerzbefreit da. Und das war eine Freude. Und da habe ich gesagt, gerne würde ich, aber das wäre mir zu stressig, ich muss noch nach Schneverding. Und das hat mich aber fasziniert, diese Auferstehungsfreude, ja, diesen Gottesdienst feiern um 6 und dann zusammen noch frühstücken und alles Gemeinschaft haben, fand ich eine tolle Idee. Und gestern Abend, da ging's, es war ja Samstag, es ging um die Ereignisse am Karsamstag. Ich weiß nicht, Heinrich, du hast viel gepredigt in deinem Leben. Hast du schon mal über den Karsamstag gepredigt? Für mich war das immer der Ostersamstag. Ja, oder Ostersamstag. Ab 12 Uhr mittags habe ich dann gesagt, es ist Ostersamstag. Ja. Da stand gestern Abend im Raum, was ist da eigentlich passiert? Ja, was hat sich eigentlich ereignet? Ja, wenn wir die Bibel lesen, eigentlich nichts so richtig Erkennbares. Jesus ist an Karfreitag gestorben, er ist vom Kreuz genommen worden und er wurde dann beerdigt, begraben von Josef von Arimathäa und Nikodemus in diesem neuen Grab im Garten in der Nähe der Hinrichtungsstelle. Aber dieser Samstag, der war ja Sabbat, an dem alles geschäftige Treiben zur Ruhe gekommen ist. Und für die Jünger war an dem Tag alles vorbei. Ihr Herr und Meister, hingerichtet wie ein Verbrecher, zusammen mit diesen zwei anderen dort vor den Toren Jerusalems. Was wir heute alles wissen, ja, wir sind schwupp kommen wir von Karfreitag zu Ostern, wissen, der Herr ist auferstanden. Ja? Das hatten die noch nicht. Ja, das, die waren voll gefangen in Verzweiflung und Lethargie. Alles, was die letzten 3 Jahre ihres Lebens ausgemacht hat, war am Ende. Jetzt können wir sagen, aber Jesus hatte doch seinen Jüngern mindestens 3-mal angekündigt, was passieren würde. Ich werde überantwortet werden, ich werde hingerichtet werden und ich werde am 3. Tag auferstehen. Ja, wir wissen, dass es passiert ist. Aber wenn das noch aussteht, ja, wie soll ich das so für mich vor Augen haben? Ja, irgendwie ist es bei ihnen nicht wirklich angekommen. Und so ist es doch auch bei uns. Selbst wenn man etwas wiederholt hört, bedeutet das doch noch lange nicht, dass man es auch verstanden, akzeptiert und verinnerlicht hat. Also was für die Jünger galt, gilt auch für uns. Ja, und dass man heute noch vielleicht an christlichen Traditionen festhält, Karfreitag und Ostern noch so als gesetzliche Feiertage hat, das den meisten in Deutschland ein langes freies Wochenende sichert, heißt doch noch lange nicht, dass Leute innerlich an diesem Ostergeschehen Anteil nehmen. Gucken wir uns doch mal an. Es sind inzwischen weniger als 50% der Bevölkerung in Deutschland noch Mitglied in einer der beiden mal großen Kirchen, im Norden noch weniger als im Süden. Und wie viel Prozent dieser Menschen werden denn heute im Gottesdienst sitzen? Das sind auch noch die wenigsten. Und dann fragen wir uns, welche Relevanz hat Ostern denn heute noch? Fragen, die natürlich ihre Berechtigung haben. Aber ich möchte an der Stelle sagen, Gott hat sein Handeln noch nie davon abhängig gemacht, was wir Menschen darüber gedacht haben oder denken, sondern er handelt souverän und er schafft Fakten nach seinem ewigen Plan. Und das hat er auch damals an Ostern gemacht. Heute geht es um Jesus und er ist auferstanden und lebt. Und im Epheserbrief, da entfaltet der Apostel Paulus die Tatsache, dass der Plan zur Errettung der verlorenen Menschheit von Gott bereits vor Erschaffung der Welt ja festgestanden hat. Deine und meine Erwählung vor Beginn der Zeit. Unfassbar. Wir lesen das und staunen. Ja, der Apostel bezeichnet das als ein Geheimnis, was zur Zeit des Apostels dann bekannt gemacht wurde. Und in diesem ewigen Plan Gottes, dazu gehört eben auch Tod und Auferstehung Jesu. Und das wird uns heute in einzigartiger Weise vor Augen gestellt. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. In Christus ist alles geschaffen. Er war dabei, als Gott der Vater das Leben, die Schöpfung, die ganze Welt erschaffen hat. Und neben diesem vergänglichen, der Sünde unterworfenen Leben ist auch das neue, das ewige Leben allein in Christus. Und ohne seine Auferstehung von den Toten gäbe es kein neues, ewiges Leben. Und nur in ihm haben wir dieses Geschenk. Er lässt uns daran teilhaben. Wir können sagen, Jesus ist unser Leben und ohne ihn hätten wir das alles nicht. Das wahrscheinlich älteste deutschsprachige Osterlied oder vermutlich älteste liturgische Gesang in der deutschen Sprache, man schätzt so um 1100, beinhaltet genau das. Christ ist erstanden von der Marter alle, das sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Und dann, wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ. Das singen Christen im deutschsprachigen Raum seit 900 Jahren. Ich habe es mir gewünscht, aber meine Wünsche, es wäre doch anderswo. Ja, das Kirchengesangbuch, EKG. Ja, das war Leben. Das zweite ist Glaube. All das, was ich jetzt gesagt habe, glaubst du das? Glaubst du das? Ja, seid jetzt hier Ostersonntagsrede oder glaubst du das? Darauf kommt es doch an. Liturgie, Traditionen, Lieder können alle schön und hilfreich sein, manchmal auch emotional ergreifend. Aber wenn das alles ist, dann ist das zu wenig. Das reicht nicht. Am letzten Sonntag haben wir in Isjum, in dieser zerstörten Stadt, mit rund 100 Menschen in einem Raum, ich würde sagen, der war halb so groß wie dieser, Gottesdienst gefeiert. So eng habe ich selten gesessen. Das war herrlich, war das. Zwischendurch ging auf allen Handys die Warn-App an. Ja, dann drückte jeder weg und weiter ging's. Ja, im ersten Moment habe ich gedacht, musste jetzt Angst haben. Dann habe ich mich umgeguckt. Alle drückten das Ding aus. Ich habe es auch ausgedrückt. Und dann haben wir weiter Gottesdienst gefeiert. Ja, habe gedacht, so in einem Umfeld von Zerstörung und vermeintlich Hoffnungslosigkeit und sichtbarer Armut dürfte das Evangelium von Jesus verkündigt werden. Und ich habe eben gesagt, da bereiten sich rund 20 Personen auf die Taufe vor. Menschen, die in den letzten Wochen durch diese Evangelisationen im Zelt, im Winter, durch das Evangelium erreicht wurden und die nun Jesus nachfolgen wollen. Und ich kann nur sagen, das hat mich sehr bewegt. Und in Gedanken bin ich auch noch dort. Und einer der Gründe, dass der Glaube der Christen, die ganz bewusst dort in dieser Stadt geblieben oder dorthin zurückgegangen sind, ist, dass sich deren Glaube so fundamental unterscheidet von unserem Glauben in einem wohlgeordneten und sicherten Umfeld. Das dort Erlebte war und ist für mich eine Anfrage an mein Christsein. Ich habe das eben schon gesagt, ist der Glaube nur das abrundende Beiwerk zu einem ansonsten nett eingerichteten Leben? Tja, das könnte ich ja sagen, auch wenn ich hier in die Runde gucke, manche kenne ich seit über 20 Jahren und ich weiß, ihr seid immer hier, ihr engagiert euch, ihr seid da und ich freue mich, dass es euch als Gemeinde hier nach wie vor gibt. Und das ist sicherlich auch dem zu verdanken, dass die Arbeit von auf wenigen Schultern liegt und getragen wird. Ja, und das ist auch nicht immer einfach. Bei mir ist es ja sogar inzwischen so, dass ich ja quasi Profi-Christ bin. Ja? Ich beschäftige mich ja auch noch beruflich 40 Stunden und mehr jede Woche intensiv mit Glaubensthemen, Mission und Christsein. Und doch habe ich dieses Erleben dort in Isjum und Slowjansk gebraucht, um nochmal sehr deutlich vor Augen gestellt zu bekommen, dass nicht wir Menschen und all unser Bemühen den Menschen Hoffnung und Rettung geben können, sondern einzig und allein Jesus Christus. Ich habe mich da hilflos gesehen, einfach nur hilflos. Und wir können auch nicht den Glauben in den Leuten wecken. Wir haben das nicht in Händen. Ich denke, das ist auch manchmal ein Trost, wenn man auch auf Dienst zurückblickt. Auch Heinrich, du wirst dich das ob deiner langen Dienstzeit manchmal fragen, was ist denn draus geworden? Und ich denke, wir haben einen Auftrag. Und nicht nur einen Auftrag, wir dürfen. Wir dürfen Zeugen sein und dürfen die Botschaft weitersagen. Doch er, Jesus allein, weckt den Glauben, öffnet die Herzen, überwindet Angst und Verzweiflung und er schenkt Hoffnung und Vertrauen in ihn. In der Bibel lesen wir, dass das Wort nicht leer zurückkommen wird. Und ich klammer mich inzwischen daran, dass ich sage, Herr, du wirst es tun. Du wirst es tun. Es bringt nichts, am Halm zu ziehen, in der Erwartung, dann wächst das schneller, sofort kaputt. Das sollten wir nicht tun. Und in 1. Timotheus 1, Vers 15, da schreibt der Apostel Paulus an seinen jüngeren Mitstreiter, das ist gewisslich wahr und ein Wort allen Glaubens wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Dieses allen Glaubens wert. Und wie oft haben wir das schon gehört, dass uns jemand gesagt hat, das kann ich gar nicht glauben. Ich kann gar nicht glauben. Ja, dann sag denen, das ist so. Das kannst du gar nicht glauben. Aber Jesus weckt in dir den Glauben. Und er macht uns dessen gewiss, dass er auch für dich und mich das alles vollbracht hat. Und wenn das dann so ist, dann hat der Glaube Auswirkungen auf alle Phasen und Facetten unseres Lebens. Und dann führt der Glaube in die Nachfolge, bleibt kein frömmelndes Gefühl, kein diffuser, erbaulicher Zustand. Dann geht es da nicht nur um die sogenannten Lobpreis-Dinge, sondern da geht es auch um den Dienst. Da geht es um die Frage, wann ist mein Leben sinnvoll gelebt? Ich habe das selten so auf den Punkt gebracht gehört, wie du das eben gesagt hast. Und ich glaube, es hat uns alle erreicht. Glaube, Vertrauen auf Jesus bekommt nämlich dann auch Arme und Beine, Hände und Füße, ereignet sich auch in dem Tun dessen, was Jesus uns sagt und wozu er uns sendet. Und dieses Ereignis von Ostern hat die Welt verändert in den letzten gut 2000 Jahren und das will Ostern auch heute noch. Und damit sind wir beim dritten, Gerechtigkeit und Seligkeit. Und diese Veränderung, um die es geht, beinhaltet zentral die Klärung der Schuldfrage jedes Menschen. In Römer 1 heißt es, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum geht es bei meiner Frage, glaubst du das? Gerecht geworden durch den Glauben. Im Hier und Jetzt des Diesseits entscheidet sich meine gesamte Ewigkeit. Und unser Verstand, der kann diese Dimension nicht wirklich fassen. Wenn Jesus Christus hier in Offenbarung 1 sagt, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, ich kann das nicht denken, was das bedeutet, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich behelfe mir damit schon immer und für immer. Aber auch das könnte ich jetzt nicht plakativ machen. Ich tue mich da schwer. Aber Jesus sagt, und das steht bei euch draußen im Schaukasten. Ich war eben überrascht, als ich da parkte. Ich weiß nicht, wer weiß. Johannes 14, Vers 19, habt ihr im Schaukasten? Genau. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist dieses Leben von Ostern. Das ist das Leben der Auferstehung. Und das ist dieses, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ganz schnell sind die Menschen dabei, jetzt die Vertröstung auf die Ewigkeit uns zum Vorwurf zu machen. Aber das ist Gegenstand einer viel größeren Dimension. Unsere Hoffnung als Christen beschränkt sich eben nicht nur auf das Leben hier. Stellen wir uns nochmal an, neben die Jünger an Ostersamstag. Da war alles vorbei. Die hatten keine Hoffnung. Die haben die Klamotten gepackt, die waren weg, die sind völlig abgetaucht. Da war keine Hoffnung. Die sind dem Auferstandenen noch nicht begegnet. Da ist eine Hoffnung, ja, aber nur auf dieses Leben beschränkt. Aber die Versöhnung mit Gott durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz schenkt uns neben der vollkommenen Gerechtigkeit auch die ewige Seligkeit in Jesus. Ich ringe immer noch darum, das irgendwie begreifbar zu machen. Und dann denke ich, die ewige Seligkeit in Jesus, gibt es das nicht noch eine Nummer kleiner? Nein, es gibt das nicht kleiner. Es gibt das nur das volle Programm. Ich sage das mal so ganz salopp. Das gibt es nur so gewaltig und so umfassend, dass wir es tatsächlich nicht fassen können. Aber ergreifen wollen wir es, weil wir von Jesus ergriffen sind. So sagt es der Apostel Paulus ja an anderer Stelle. Und die Auferstehung Jesu, Dass diese Tatsache steht, ist die Garantie unserer Gerechtigkeit und Seligkeit. Wir können da nichts zu beitragen und ohne die Auferstehung ist alles nichts. In 1. Korinther 15 entfaltet die Bibel das ja grundlegend. Ohne Auferstehung ist aller Glaube umsonst, sonst wären wir noch in unseren Sünden und verloren. Doch Jesus ist auferstanden und lebt. Und das ist einerseits geschichtliche Tatsache und andererseits auch persönlich erfahrbar. Dass er durch den Glauben, durch den Heiligen Geist dann in dir lebt und wir als Glieder am Leib Christi Teil seiner weltweiten Gemeinde sind. Meine Nichte, die hat ihr FSJ, mal ähnlich wie Ina Schinke, auch in Indien im Kinderheim gemacht. Und das sind Eindrücke, die vergisst man nie wieder. Ja? Und du wirst die Eindrücke aus Afrika, wahrscheinlich wirst du nicht das letzte Mal in Namibia gewesen sein. Also es gibt ja andere, die auch mal hier gewohnt haben, die fahren alle naselang nach Namibia. Ja? Also es muss schön sein, aber das ist ja nur die eine Facette. Nicht die Elefanten waren das Wichtigste. Ich glaube, die Kinder waren ja wichtiger als die Elefanten. Und zu sehen, wie Gott sein Reich, seine Gemeinde baut mit Menschen aus allen Völkern und Nationen. Und da Glied am Leib Christi zu sein. Wir sind doch nicht irgendein Club, wir sind doch nicht irgendein Verein und wir sind doch nicht deshalb da, weil wir also uns so toll finden oder so, sondern weil wir wissen, Jesus ist das Verbindende. Er führt uns als Glieder am Leib zusammen. Und daraus, ja, ich will nicht sagen Appell, das ist ein völlig falsches Wort. Die Konsequenz daraus, einfach das ist gar nicht anders mehr vorstellbar, als dass wir die Osterbotschaft mit erneuerter Freude durch Wort und Tat in diese Welt hinaustragen. Die Möglichkeiten sind nicht nur tausende Kilometer entfernt, die liegen tatsächlich vor der Haustür. Ich habe mit Menschen zu tun, die sich jeden Tag aufmachen und sagen, ich bin in Rente, ich habe Zeit, ich gehe jeden Tag da in dem sozialen Brennpunkt, wo ich wohne, in einen Kick, in ein Kaufland oder sonst was, und dann kommen die Leute und dann spreche ich die an und dann kann ich denen Gutes tun. Also Kutsche Kalla in Tossa hat immer gesagt, wer mit Menschen zu tun hat, dem wird auch nie langweilig. Ja? Also es gibt viele Möglichkeiten. Und der Herr segne uns mit Freimütigkeit zum Zeugnis und dass wir das bezeugen, der Herr ist auferstanden. Amen. Auf meinem Zettel steht, dass wir uns Zeit nehmen zum Beten und das wollen wir jetzt auch tun.